HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm. Funkkolleg Musik. Musik, die Sprache der Gefühle. Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es zwischen Musik und Sprache? Und hat sich die Sprache aus der Musik entwickelt? Wie können wir Musik verstehen lernen? Als eine eigene Sprache? Funkkolleg Musik. Sinfonie des Lebens. Folge 2. Ist Musik eine Sprache? Das Vokabular der Töne von Michael Rüsenberg. In diesem Song über Duke Ellington trifft Stevie Wonder eine Aussage, die viele Menschen mit ihm teilen. Music is a world within itself, with a language we all understand. Musik ist eine Welt für sich. Sie ist eine Sprache, die wir alle verstehen. Der Kerngedanke dieser Aussage begegnet uns beinahe täglich, wenn die Rede ist von der Sprache der Musik. Man findet ihn im Feuilleton, zum Beispiel in der Süddeutschen Zeitung vom 16. Juni 2011, in einem Gespräch mit dem Jazzmusiker Ornette Coleman. Frage: Ist Musik für Sie eine eigene Sprache? Ornette Coleman: Ich denke, alles, was ein Klang ist, ist eine Sprache. Frage: In der Sprache ist das, was man sagen kann, immer etwas mehr oder etwas weniger als das, was man sagen möchte. Aber in der Musik ist das Gesagte immer das, was es ist. Ornette Coleman: Ja, es kommt einfach unverblümt heraus. Ich stimme Ihnen in dieser Beschreibung völlig zu. Die Idee von Musik als Sprache ist keineswegs neu. Auch Robert Schumann hing ihr an, 1834. Musik redet die allgemeinste Sprache, durch welche die Seele frei, unbestimmt angeregt wird. Stevie Wonder, Ornette Coleman, Robert Schumann, ihre Aussagen sind vorläufig. Quasi der Logik des Alltags geschuldet. Die fundierteste und auch aufwendigste Behauptung einer Analogie zwischen Musik und Sprache hat Leonard Bernstein versucht aufzustellen. 1976 in seinem Buch »Musik, die offene Frage«, das auf seinen Vorlesungen an der Harvard University basiert. Bernstein beruft sich darin auf die Theorie des Linguisten Noam Chomsky und bezieht daraus seine Vorstellung einer universellen musikalischen Grammatik. Mehr noch als Chomskys Leonard Bernstein mit seiner Idee widerlegt. Trotz mancher Gemeinsamkeiten, beispielsweise dem generativen Aufbau, wonach sich Töne zu Melodien formen lassen und Buchstaben zu Wörtern, trotz mancher Gemeinsamkeiten gibt es prägnante Unterschiede, die es verbieten, von einer Analogie zwischen Sprache und Musik auszugehen. Der wichtigste Unterschied betrifft den Aspekt Bedeutung. Was Sprache sagt, ist klar, vor allem wenn der Zusammenhang entschlüsselt werden kann. Aber was teilen Töne und Klänge mit? Der Musikwissenschaftler Peter Faltin hat das Verhältnis von Musik und Sprache Anfang der 80er Jahre so anschaulich beschrieben wie kaum jemand anderes. Man komponiert nicht, um jemandem eine Mitteilung zukommen zu lassen, sondern um eine musikalische Idee zu realisieren, eine Situation zu bewältigen oder ein Problem zu überwinden. Kompositorische Tätigkeit ist eine geistige Arbeit an und mit der Idee, die durch das fertiggestellte Werk abgeschlossen ist, und kein Herzenserguss oder kommunikativer Diskurs zwischen Komponist und Hörer. Musik kann insofern als Sprache aufgefasst werden, als sie etwas vermittelt, das sich aber von den diskursiven Sprachen, etwa von der Wortsprache, grundsätzlich durch das unterscheidet, was sie vermittelt. Musik vermittelt nicht begriffliche, sondern ästhetische Ideen. Das heißt Ideen und Vorstellungen, die auf das musikalische Material ausgerichtet sind und ausschließlich in tönenden Gestalten und Prozessen artikuliert werden. An anderer Stelle schreibt der Musikwissenschaftler Peter Faltin: Wortsprache dient zum Diskurs und zum Erkennen der Welt. Musik ist zum Hören bestimmt. Sie will gefallen. Wortsprache zielt auf das Denken und Handeln. Musik berührt die ästhetische Dimension des Menschen. Wortsprache macht gebildet und klug. Musik macht betroffen und glücklich. Das Verhältnis von Musik und Sprache, es ist vor allem interessant in dem ältesten denkbaren Zusammenhang, nämlich bei der Frage, was war zuerst da, die Musik oder die Sprache? Darwin hat in seiner Abstammung vom Menschen schon von seiner Hypothese berichtet, dass bevor die Sprache entstand, musikalische Phrasen da waren, eher Songs als Sprache. Und später entstanden dann die Bedeutungen zu diesen Liedern. Auch Humboldt hat gesagt, Menschen sind singende Affen, aber sie geben den Liedern eine Bedeutung. Und in den letzten 10 Jahren wurde das wiederentdeckt, aber ohne Darwin zu zitieren. Ich finde das eine sehr logische Hypothese, weil sie eine Antwort gibt auf die Frage, wie haben wir Menschen die Fähigkeit erlernt, uns mit der Stimme auszudrücken? Die Fähigkeit des Vokallernens. Und das war eine Stufe in Richtung Sprache. Und dann kommt noch etwas dazu, dass wir aus diesem musikalischen Ursprung die richtige Sprache entwickelt haben. Das finde ich eine sehr logische Hypothese. Das ist Tecumseh Fitch, amerikanischer Wissenschaftler am Institut für kognitive Biologie der Universität Wien. Mit Vokallernen meint er nicht das Erlernen der Vokale A, E, I, O, U, sondern überhaupt den Erwerb eines stimmlichen Ausdrucks, das Lernen, Laute zu bilden. Persönlich bin ich davon überzeugt, dass die Musik erst kam, in Form des Gesangs. Björn Merker aus Schweden ist ebenso Musikbiologe wie Tecumseh Fitch. Bei der Frage nach dem Ursprung der Musik öffnet er den Fokus auch in Richtung Musikgeschichte und auch im Hinblick auf die Tierwelt. Nach dem Verständnis der Musikbiologie machen manche Arten durchaus Musik. Und wenn wir von Sprache und Musik sprechen, dann muss man immer daran denken, dass diese sind nicht monolithische Erscheinungen im Menschenleben. Die Sprache und die Musik, wir nennen sie Multikomponentsysteme, die sind zusammengesetzt von sehr verschiedenen Komponenten, die genau betrachtet verschiedene Ursprünge haben können. Die Art, wie wir sprechen, kommt aus dem Musikalischen. Unsere Sprache hat Klang. Wir sprechen mit Betonung, wir sprechen mit Intonation, wir setzen Worte und Silben auf verschiedene Tonhöhen, höher und tiefer, laut und leise, wir machen Pausen und betonen Akzente. Das können wir hören und unterscheiden, genauso wie in der Musik. Im sprachlichen Bereich heißt das Prosodie. Nur so können wir verstehen, wie etwas gemeint ist. Ist das eine Frage oder ein Befehl? Das lässt sich nur hören, wie Musik eben. Babys können empfangen, wie etwas gemeint ist. Nicht wichtig ist das, was die Sprache bedeutet. Bedeutsam wird es, wenn die Sprache freundlich ist, wenn sie zugewandt ist. Dafür sorgt die Betonung, die Intonation in der Stimme. Babytalk, das ist eine besondere Voraussetzung für eine beginnende Kommunikation. Hier eine Gemeinsamkeit von Musik und Sprache. Die Prosodie, sagt Björn Merker, könnte aber auch ganz andere Ursprünge haben als in der Grammatik oder in den Lauteinheiten der Sprache. Es sei gefährlich zu glauben, wir bekämen eine eindeutige Antwort, wenn wir nur nach Musik und Sprache fragen. In der Musik würde ich sagen, komplexe instrumentelle Musik, glaube ich, ist ziemlich spät. Eine einfache Flötenmelodie, glaube ich, ist vielzeitiger. Musik mit komplexen harmonischen Vorgängen, ziemlich spät. Aber dann zum Beispiel ganz gewöhnlichen Gesang ohne Worte, Lallen, vielleicht sehr komplexes Singen ohne Worte, glaube ich, war viel früher, sehr zeitig in unserer evolutionären Laufbahn. Warum? Weil wir haben Beispiele von komplexem Gesang in anderen Arten. Also die Sprache hat sich ja nur einzigartig im Menschen entwickelt. Aber Gesang, gute Beispiele für Gesang, was wir auch Gesang nennen, findet man unter den Tieren. Den Vögeln, den Gesangvögeln und auch der Puckelwal. Und nicht nur Gesang, sondern gelernten und kulturell übertragenen Gesang. Die Hypothese, dass zuerst Musik da war und Sprache sich später daraus entwickelt hat, sie wird nicht von allen Wissenschaftlern vertreten, aber von einer großen Mehrheit. Zu ihr zählt auch der Neurobiologe Erich Jarvis von der Duke University in Durham, North Carolina. We have to be careful about Wenn wir sagen Musik und Sprache, dann müssen wir aufpassen, denn beide bedeuten sehr Verschiedenes im Gehirn. Der Aspekt des Hörens kommt in allen Arten vor. Man kann Hunde dazu bringen, die menschliche Sprache zu verstehen. Es geht mir um den Vorgang der Produktion, der ist ganz anders. Ich behaupte, Gesang kam zuerst bei Menschen und anderen lautlernenden Arten. Das kann eine Art von Scat gewesen sein, wo man vokalisiert, um jemanden auf sich aufmerksam zu machen. Der Akt des Sprechens, das, was wir Sprache nennen, der kam später. Diese sehr frühe Musik, Erich Jarvis hatte schon angedeutet, wir dürfen sie nicht mit unserer heutigen Musik verwechseln. Es geht dabei um einen Zeitraum von vor mindestens 40.000 Jahren. Und auch der Rahmen, in dem diese Musik aufgeführt wurde, war völlig anders. Der Psychologe Larry Parsons von der Universität Sheffield beschreibt die damalige Welt. Die Bewohner der modernen europäischen und industrialisierten Länder sollten sich darüber im Klaren sein, dass ihr täglicher Umgang mit Musik sehr speziell ist. Wir haben die Fähigkeit, Musik zu speichern, wovon die meisten von uns durch ihre iPods, Computer oder iPhones in starkem Maße abhängig sind. Wir setzen Musik so ein, wie es uns beliebt. Und das ist sehr weit entfernt von der Art, wie man ganz zuallererst mit Musik umgegangen ist. Es besteht Grund zu der Annahme, dass, wären wir vor vielen tausend Jahren in eine andere Kultur geboren worden, die meisten von uns Amateursänger oder Tänzer gewesen wären. Große Teile unseres Lebens hätten wir in Gruppen verbracht und zusammen gesungen und getanzt. Ein Publikum hätte es nicht gegeben, auch keine Künstler. Wir alle wären Künstler gewesen. Wir hätten gemeinsam gesungen und getanzt. Es wäre uns wichtig gewesen, so unsere Kultur zu erhalten und zur Entwicklung unseres Landes beizutragen. Musik und Sprache. Obwohl sich im Laufe der Evolution das Zweite aus dem Ersten entwickelt hat, ging die Hirnforschung bis vor kurzem davon aus, dass beide akustischen Phänomene im Gehirn des Menschen auf unterschiedlichen Wegen verarbeitet würden. Einer der renommiertesten Forscher auf diesem Sektor ist Anirudh Patel vom Neuroscience Institute in San Diego. Er hat 2008 ein Standardwerk veröffentlicht, Music, Language and the Brain, Musik, Sprache und das Gehirn. Wie üblich im Bereich der Erfahrungswissenschaften formuliert Patel eine sogenannte Null-Hypothese. Sie fasst in diesem Fall den bisherigen Stand der Forschungen zusammen und er stellt dann diese Hypothese, die Null-Hypothese, durch neuere Erkenntnisse in Frage. The null hypothesis is that when we process purely instrumental music, ich beziehe mich auf westliche tonale Musik, etwa eine Cello-Komposition von Bach. Meine Nullhypothese lautet folgendermaßen: Was sich im Gehirn beim Hören dieser Musik abspielt, zum Beispiel wenn wir Töne in dieser Musik erkennen, das unterscheidet sich deutlich von der Art, wie wir Sprache verstehen. Aber auch dort müssen wir Strukturen erkennen, um den Sinn von Sprache zu erfassen. Einige Wissenschaftler sagen, das Erkennen von Sprache und das Erkennen von Musik ist sehr verschieden. Es findet in unterschiedlichen Teilen des Gehirns statt. Es handelt sich um verschiedene Mechanismen. Sie haben nichts miteinander gemein. Und es gibt Belege von hirngeschädigten Patienten, die diese Auffassung bestätigen. Überraschenderweise zeigen aber die bildgebenden Verfahren in jüngster Zeit gewisse Überlappungen, wie gesunde Gehirne strukturelle Beziehungen in beiden Bereichen verarbeiten. Das hat mich zu der Hypothese angeregt, dass bestimmte Mechanismen der Informationsverarbeitung von Sprache und Musik geteilt werden. Die Informationen selbst mögen unterschiedlich sein und sie werden in verschiedenen Hirnregionen abgelegt. Die Art und Weise der Informationsverarbeitung aber ist zu einem gewissen Grade doch ähnlich. The mechanisms that act on that information may be shared to some degree. Ist Musik eine Sprache? Die Begriffe für beide Bereiche liegen eng beieinander. Sie erscheinen austauschbar. Denn obwohl Musik keine Sprache ist, so sprechen wir doch beim Hören von Musik immer auch von Verstehen. Als ob, wie bei der Sprache, mit Musik etwas mitgeteilt würde. Beziehungsweise, wie die Berliner Musikwissenschaftlerin Simone Marenholz spöttisch anmerkt: Wo man über Musikverstehen spricht, beschäftigt einen in Wirklichkeit das Nichtverstehen. Alltäglich die Situation, dass wir jemandem, der unsere Musik nicht mag oder gar ablehnt, vorhalten: Du hast ja keine Ahnung von Musik. Kann man Musik verstehen? Was gibt es an Musik zu verstehen? Zunächst eine weitere aktuelle Stimme. Der Wiener Philosoph Konrad Paul Liesmann in seinem 2010 erschienenen Buch »Das Universum der Dinge zur Ästhetik des Alltäglichen«. Man muss nichts von Musik verstehen, um Musik auf sich wirken zu lassen. Musik muss dem Herzen verständlich sein. Die intuitive Perzeption entscheidet über die Qualität des musikalischen Kunstwerks und über die Palette der Empfindungen, die durch Musik ausgelöst werden. Mehr als ein empfindsames Gemüt, das sich durch Musik in Stimmungen versetzen lassen kann, ist dazu nicht vonnöten. Der Philosoph Liesmann bezieht sich dabei auf die erste deutschsprachige Enzyklopädie der Ästhetik, die Allgemeine Theorie der schönen Künste, im späten 18. Jahrhundert verfasst von dem Schweizer Theologen und Philosophen Johann Georg Sulzer. Der Zuhörer, für den ein Tonstück gemacht ist, wenn er auch nichts von der Kunst versteht, nur mag er ein empfindsames Herz haben, kann allemal entscheiden, ob ein Stück gut oder schlecht ist. Ist es seinem Herzen nicht verständlich, so sagt er dreiste, es sei dem Zweck nicht gemäß und tauge nichts. Fühlet er aber sein Herz dadurch angegriffen, so kann er ohne Bedenken es für gut erklären. Der Zweck ist dadurch erreicht worden. Kann man Musik verstehen? Was gibt es an Musik zu verstehen? Man könnte, etwas überspitzt formuliert, ganze Bibliotheken füllen mit Antworten auf diese Frage. Es bietet sich ein Panorama an. Vom deutschen Musikwissenschaftler Paul Becker, der 1919 den Sinn musikalischer Kunstwerke in ihrer sozialen Umwelt zu erkennen versuchte und der meinte, die Möglichkeit eines Verstehens der Musik sei eine Wahnidee, bis zu der berühmt-berüchtigten Hörertypologie von Theodor W. Adorno 1962, an deren Spitze der Experte rangiert, der sich durch strukturelles Hören auszeichnet, dem nichts entgeht und der in jedem Augenblick über das Gehörte Rechenschaft sich ablegt. Die Erfahrungswissenschaften heute beschäftigen sich ebenfalls mit der Frage des Verstehens von Musik, aber sie tun dies, indem sie sich normativ nicht festlegen, also ohne Empfehlungen, was an und wie Musik zu verstehen sei. Sie lassen diese Frage offen und beobachten Verhalten. Zum Beispiel Anirudh Patel vom Neuroscience Institute in San Diego. Verstehen von Musik liegt dann vor, wenn einzelne Töne in Beziehung zueinander gehört werden und nicht als eine Folge getrennter Ereignisse. Verstehen heißt auch, in einer Kultur gegenüber den Symbolisierungen der Musik dieser Kultur sensibel zu sein. Musikverstehen spielt sich auf vielen Ebenen ab. Es ist möglich, die Musik fremder Kulturen zu mögen, ohne sie wirklich zu verstehen. Man kann zwar Strukturen in ihr erkennen, sie aber trotzdem ganz anders erfahren, als ein einheimischer Hörer dies tut. Verschiedene empirische Untersuchungen wecken Zweifel, ob Hörer auch in ihrer eigenen Kultur überhaupt in der Lage sind, die Intentionen eines Komponisten nachvollziehen zu können, so wie es beispielsweise die Typologie von Adorno als Ideal formuliert. Eine Reihe von Studien, insbesondere eine des britischen Musikwissenschaftlers Nicholas Cook aus dem Jahr 1987, kommen zu dem Ergebnis, dass selbst erfahrene Musiker die Architektur einer Komposition beim Hören nicht nachvollziehen können. Hier haben wir ein weiteres Beispiel dafür, dass eine Struktur in der Musik sich keineswegs auch im Gehirn abbildet. Der Musikanalytiker schaut in die Partitur und erkennt eine ABA-Form. Er sieht eine Reihe von Modulationen, die schließlich zur Ausgangstonart zurückführen. Aber das bedeutet nichts für den Hörer. Er hört einfach nicht, dass die Musik wieder dort ist, von wo sie ausgegangen ist, es sei denn, er hat ein absolutes Gehör. Das besagt die Studie von Nicholas Cook. Aber auch hier gibt es individuelle Unterschiede. Nicht jeder reagiert gleich. Der Musikpsychologe David Huron von der Ohio State University. Er hat ein Standardwerk verfasst, Sweet Anticipation, ins Deutsche übertragen etwa lustvolle Vorfreude. Er beschreibt darin die zahlreichen Erwartungen, die Hörer an die Musik herantragen und die ihr Hören bestimmen. Seien diese Erwartungen nun persönlich, kulturell oder auch hirnphysiologisch bedingt. Unser Hören von Musik ist immer an Voraussetzungen geknüpft, die uns vielfach gar nicht bewusst sind. David Huron. In the case of music, we know that viele Leute meinen, dass nach großen Intervallsprüngen die Musik ihre Richtung ändert. Nach dieser Melodie, da da. There's a tendency for da da dum to change direction. So we go up and then we come back down. Or da da di would be a sort of thing that we might expect to have happen. Nach dieser Melodie gäbe es also die Tendenz, die Richtung zu ändern. Wenn die Melodie aufsteigt, steigt sie auch wieder ab. Das ist unsere Erwartung. Große Intervalle bringen eine Richtungsänderung mit sich. Wenn man sich aber nun mal die objektive Organisation der Töne anschaut, und das haben wir getan, wir haben in unserem Laboratorium Musiken aus 5 Kontinenten über einen Zeitraum von 5 Jahrhunderten untersucht und herausgefunden, in wirklicher Musik gibt es keine objektive Tendenz zu einer Richtungsänderung, die nicht rein zufällig wäre. Unter Zuhörern aber gibt es eine starke Erwartung in dieser Hinsicht. Mit anderen Worten, die Art und Weise, wie wir die Welt interpretieren, wie wir etwas erwarten, die kommt ganz woanders her. Sie ist nicht ein Produkt der Welt selbst. In einem Beitrag für das Wissenschaftsmagazin Nature schreibt David Huron: Jahrhundertelang nahmen westliche Musikwissenschaftler fälschlicherweise an, dass gängige objektive Melodiemuster von den Hörern direkt erfasst werden. Wenn sich reflektierte westliche Hörer bezüglich der Interpretation ihrer eigenen Musik so irren können, kann man sich das Potenzial für Fehlinterpretationen der Musik einer anderen Kultur lebhaft vorstellen. Wenn wir in der Musik eines Kulturkreises ein objektives Muster entdecken, können wir nicht einfach annehmen, dass dieses Pattern für die Hörer dieses Kulturkreises auch eine Bedeutung hat. Ich gebe ein Beispiel. Wenn westliche Hörer Musik aus Nordindien hören oder auch Hindustani-Musik mit ihren verschiedenen Ragas und so weiter, dann denken sie, das ist aber traurige Musik. Wenn man darauf einen Hindu anspricht, wird er sagen, nein, das ist keineswegs traurige Musik, das ist religiöse Musik. Oder er antwortet, das ist entspannende Musik. In der Tat ist es schwierig, Traurigkeit überhaupt herauszuhören. Eine traurige Stimme ist zum Beispiel nur sehr schwer zu unterscheiden von einer schläfrigen Stimme. Eine schläfrige Stimme hat exakt die gleichen Eigenschaften wie eine traurige Stimme. Da wir zu Interpretationen neigen, werden wir, wenn wir eine schläfrige Stimme hören, sagen, oh, du bist traurig. Nein, nein, ich bin nur müde. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten zu Missverständnissen. Reale Hörer, schreibt David Huron in seinem Buch Sweet Anticipation, reale Hörer sind unvollkommene Hörer. Denn? Das biologische Ziel der Erwartung ist ein anderes als das musikalische Ziel. Das biologische Ziel der Erwartung besteht darin, vernünftige Vorhersagen über zukünftige Ereignisse zu treffen. Die musikalischen Ziele der Erwartung sind hingegen ganz anders. In den meisten Fällen besteht dieses Ziel darin, eine angenehme oder auch spannende emotionale Dynamik hervorzurufen. In musikalischer Hinsicht spielt es keine Rolle, wenn erfahrene Hörer unzutreffende Erwartungen über zukünftige Ereignisse hegen. Es ist nur wichtig, dass einzelne Hörer unter denselben musikalischen Bedingungen im Großen und Ganzen ähnliche Erwartungen haben. David Huron verneint keineswegs, dass es den erfahrenen Hörer, ja den Expertenhörer geben kann. Einen, der mehr weiß und deshalb auch mehr verstehen kann. Dabei zielt er insbesondere auf die Zwölftonmusik ab, die den psychologischen Erwartungen an Musik am meisten zuwiderläuft. Schönberg hat mit den gleichen psychologischen Werkzeugen der Erwartung gearbeitet wie Mozart, auch wenn er damit völlig andere Werke geschaffen hat. Dass manche Hörer in der Lage sind, diese gegenläufige Organisation der Töne zu verinnerlichen und repertoirebezogene Erwartungen zu äußern, ist ein hoffnungsvolles Zeichen für die künftige Entwicklung der Musik. Wenn wir wollen, dass Musik alles ausschöpft, was sie kann, dann leisten solche avancierten Kader die dafür notwendige Arbeit. Kann man Musik verstehen? Ja, man kann. Aber Musik verstehen bedeutet etwas ganz anderes als Sprache verstehen. Aber was genau? Das wird immer eine offene Frage bleiben. Wer sein Musikerlebnis gut in Worte zu fassen weiß, der sagt nicht mehr darüber aus als derjenige, der über sein Musikerleben kaum reden kann. Und ja, es ist möglich, sozusagen gegen die internen Verschaltungen im Kopf auch eine unmögliche Musik zu mögen. Ist Musik eine Sprache? Das Vokabular der Töne. Das war die zweite Folge des Funkkollegs Musik, Sinfonie des Lebens. Autor der Sendung war Michael Rüsenberg. Das Funkkolleg Musik erreichen Sie über das Internet funkkolleg.de. Bei funkkolleg.de finden Sie auch einen Hinweis zur begleitenden Website funkkolleg-musik.de. Diese Website enthält zum Thema jeder Sendung vertiefende Informationen, Audios, Videos, Texte und Literaturangaben. Außerdem finden Sie dort auch die Begleitveranstaltungen der Volkshochschulen in Hessen. Alle, die sich privat oder beruflich für die zertifizierte Fortbildung interessieren, können sich dort anmelden bis Anfang Februar 2012. Seien Sie hierzu herzlich eingeladen. Zum Funkkolleg Musik ist unter dem Titel »Sinfonie des Lebens« im Schott Verlag ein Begleitbuch erschienen mit ergänzenden Texten zu den einzelnen Themen des Funkkollegs Musik in HR2 Kultur. Das Buch kostet 17,99 Euro und ist im Buchhandel erhältlich. Diese und viele weiteren Angaben finden Sie unter funkkolleg.de. Alle Sendungen sind auch auf CD erhältlich. Nähere Informationen gibt es beim Hörertelefon 069 1555 100. HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm.